Drei. Liebe Hörerinnen und Hörer, und hier eine Meldung der Polizei. Am Waldstadion gibt es keine Parkplätze mehr. Besucher des Fußballspiels, bitte kommen Sie mit der U-Bahn oder mit dem Bus. Liebe Hörerinnen und Hörer, und hier eine Meldung der Polizei. Am Waldstadion gibt es keine Parkplätze mehr. Besucher des Fußballspiels, bitte kommen Sie mit der U-Bahn oder mit dem Bus.